Nummer 2. Sag mal, deine Küche ist ja groß. Ja, 28 Quadratmeter. Ich muss noch einen Küchenschrank kaufen, aber die sind teuer. Es gibt einen bei Möbel Meier, der ist jetzt billiger. Er kostet nur noch 89 Euro. Ist er auch schön? Ja, ich finde ihn sehr schön und er ist nicht teuer. Sag mal, deine Küche ist ja groß. Ja, 28 Quadratmeter. Ich muss noch einen Küchenschrank kaufen, aber die sind teuer. Es gibt einen bei Möbel Meier, der ist jetzt billiger. Er kostet nur noch 89 Euro. Ist er auch schön? Ja, ich finde ihn sehr schön und er ist nicht teuer.